Die Hinzulügner. Als man in Frankreich die Einheiten des Aristoteles zu bekämpfen und folglich auch zu verteidigen anfing, da war es wieder einmal zu sehen, was so oft zu sehen ist, aber so ungern gesehen wird. Man log sich Gründe vor, um derenthalben jene Gesetze bestehen sollten. Bloß um sich nicht einzugestehen, dass man sich an die Herrschaft dieser Gesetze gewöhnt habe und es nicht mehr anders haben wolle. Und so macht man es innerhalb jeder herrschenden Moral und Religion und hat es von jeher gemacht. Die Gründe und die Absichten hinter der Gewohnheit werden immer zu ihr erst hinzugelogen, wenn einige anfangen, die Gewohnheiten zu bestreiten und nach Gründen und Absichten zu fragen. Hier steckt die große Unehrlichkeit der Konservativen aller Zeiten. Es sind die Hinzulügner. Komödienspiel der Berühmten. Berühmte Männer, welche ihren Ruhm nötig haben, wie zum Beispiel alle Politiker, wählen ihre Verbündeten und Freunde nie mehr ohne Hintergedanken. Von diesem wollen sie ein Stück Glanz und Abglanz seiner Tugend, von jenem das Furchteinflößende gewisser bedenklicher Eigenschaften, die jedermann an ihm kennt. Einem anderen stehlen sie den Ruf seines Müßigganges, seines in der Sonne liegens, weil es ihren eigenen Zwecken frommt, zeitweilig für unachtsam und träge zu gelten, es verdeckt, dass sie auf der Lauer liegen. Bald brauchen sie den Phantasten, bald den Kenner, bald den Grübler, bald den Pedanten in ihrer Nähe und gleichsam als ihr gegenwärtiges Selbst. Aber ebenso bald brauchen sie dieselben nicht mehr. Und so sterben fortwährend ihre Umgebungen und Außenseiten ab, während alles sich in diese Umgebung zu drängen scheint und zu ihrem Charakter werden will. Darin gleichen sie den großen Städten. Ihr Ruf ist fortwährend im Wandel wie ihr Charakter. Denn ihre wechselnden Mittel verlangen diesen Wechsel und schieben bald diese, bald jene wirkliche oder erdichtete Eigenschaft hervor und auf die Bühne hinaus. Ihre Freunde und Verbündeten gehören, wie gesagt, zu diesen Bühneneigenschaften. Dagegen muss das, was sie wollen, umso mehr fest und ehern und weithin glänzend stehen bleiben. Und auch dies hat bisweilen seine Komödie und sein Bühnenspiel nötig. Aus drei Irrtümern. Man hat in den letzten Jahrhunderten die Wissenschaft gefördert, teils, weil man mit ihr und durch sie Gottes Güte und Weisheit am besten zu verstehen hoffte. Das Hauptmotiv in der Seele der großen Engländer, wie Newton. Teils, weil man an die absolute Nützlichkeit der Erkenntnis glaubte, namentlich an den innersten Verband von Moral, Wissen und Glück. Das Hauptmotiv in der Seele der großen Franzosen, wie Voltaire. Teils, weil man in der Wissenschaft etwas Selbstloses, Harmloses, sich selber Genügendes, wahrhaft Unschuldiges zu haben und zu lieben meinte, an dem die bösen Triebe des Menschen überhaupt nicht beteiligt seien. Das Hauptmotiv in der Seele Spinozas, der sich als Erkennender göttlich fühlte. Also aus drei Irrtümern. Veränderter Geschmack. Die Veränderung des allgemeinen Geschmacks ist wichtiger als die der Meinungen. Meinungen mit allen Beweisen, Widerlegungen und der ganzen intellektuellen Maskerade sind nur Symptome des veränderten Geschmacks. Und ganz gewiss gerade das nicht, wofür man sie noch so häufig anspricht, dessen Ursachen. Wie verändert sich der allgemeine Geschmack? Dadurch, dass einzelne, mächtige, einflussreiche, ohne Schamgefühl, ihr hoc est ridiculum, hoc est absurdum, also das Urteil ihres Geschmacks und Ekels aussprechen und tyrannisch durchsetzen. Sie legen damit vielen einen Zwang auf, aus dem allmählich eine Gewöhnung noch mehrerer und zuletzt ein Bedürfnis aller wird. Dass diese Einzelnen aber anders empfinden und schmecken, das hat gewöhnlich seinen Grund in einer Absonderlichkeit ihrer Lebensweise, Ernährung, Verdauung, vielleicht in einem mehr oder weniger der anorganischen Salze in ihrem Blute und Gehirne, kurz in der Physis. Sie haben aber den Mut, sich zu ihrer Physis zu bekennen und deren Forderungen noch in ihren feinsten Tönen Gehör zu schenken. Ihre ästhetischen und moralischen Urteile sind solche feinste Töne der Physis. Vom Mangel der vornehmen Form. Soldaten und Führer haben immer noch ein viel höheres Verhalten zueinander als Arbeiter und Arbeitgeber. Einstweilen wenigstens steht alle militärisch begründete Kultur noch hoch über aller sogenannten industriellen Kultur. Letztere in ihrer jetzigen Gestalt ist überhaupt die gemeinste Daseinsform, die es bisher gegeben hat. Hier wirkt einfach das Gesetz der Not. Man will leben und muss sich verkaufen. Aber man verachtet den, der diese Not ausnützt und sich den Arbeiter kauft. Es ist seltsam, dass die Unterwerfung unter mächtige, furchterregende, ja schreckliche Personen, unter Tyrannen und Heerführer, bei weitem nicht so peinlich empfunden wird als diese Unterwerfung unter unbekannte und uninteressante Personen, wie es alle Größen der Industrie sind. In dem Arbeitgeber sieht der Arbeiter gewöhnlich nur einen listigen, aussaugenden, auf alle Not spekulierenden Hund von Menschen, dessen Name, Gestalt, Sitte und Ruf ihm ganz gleichgültig sind. Den Fabrikanten und Großunternehmern des Handels fehlten bisher wahrscheinlich allzu sehr alle jene Formen und Abzeichen der höheren Rasse, welche erst die Personen interessant werden lassen. Hätten sie die Vornehmheit des Geburtsadels im Blick und in der Gebärde, so gäbe es vielleicht keinen Sozialismus der Massen. Denn diese sind im Grunde bereit zur Sklaverei jeder Art, vorausgesetzt, dass der Höhere über ihnen sich beständig als höher, als zum Befehlen geboren legitimiert, durch die vornehme Form. Der gemeinste Mann fühlt, dass die Vornehmheit nicht zu improvisieren ist und dass er in ihr die Frucht langer Zeiten zu ehren hat. Aber die Abwesenheit der höheren Form und die berüchtigte Fabrikantenvulgarität mit roten, feisten Händen bringen ihn auf den Gedanken, dass nur Zufall und Glück hier den einen über den anderen erhoben habe. Wohlan, so schließt er bei sich, versuchen wir einmal den Zufall und das Glück. Werfen wir einmal die Würfel. Und der Sozialismus beginnt. Was andere von uns wissen. Das, was wir von uns selber wissen und im Gedächtnis haben, ist für das Glück unseres Lebens nicht so entscheidend, wie man glaubt. Eines Tages stürzt das, was andere von uns wissen oder zu wissen meinen, über uns her. Und jetzt erkennen wir, dass es das Mächtigere ist. Man wird mit seinem schlechten Gewissen leichter fertig als mit seinem schlechten Rufe. Die Stärke der Schwachen. Alle Frauen sind fein darin, ihre Schwäche zu übertreiben. Ja, sie sind erfinderisch in Schwächen, um ganz und gar als zerbrechliche Zieraten zu erscheinen, denen selbst ein Stäubchen wehtut. Ihr Dasein soll dem Manne seine Plumpheit zu Gemüte führen und ins Gewissen schieben. So wehren sie sich gegen die Starken. Und alles Faustrecht. Wofür wir dankbar sein sollen. Erst die Künstler und namentlich die des Theaters haben den Menschen Augen und Ohren eingesetzt, um das mit einigem Vergnügen zu hören und zu sehen, was jeder selber ist, selber erlebt, selber will. Erst sie haben uns die Schätzung des Helden, der in jedem von allen diesen Alltagsmenschen verborgen ist, und die Kunst gelehrt, wie man sich selber als Held aus der Ferne und gleichsam vereinfacht und verklärt ansehen könne. Die Kunst, sich vor sich selber in Szene zu setzen. So allein kommen wir über einige niedrige Details an uns hinweg. Ohne jene Kunst würden wir nichts als Vordergrund sein und ganz und gar im Banne jener Optik leben, welche das Nächste und Gemeinste als ungeheuer groß und als die Wirklichkeit an sich erscheinen lässt. Vielleicht gibt es ein Verdienst ähnlicher Art an jener Religion, welche die Sündhaftigkeit jedes einzelnen Menschen mit dem Vergrößerungsglase ansehen hieß und aus dem Sünder einen großen, unsterblichen Verbrecher machte, indem sie ewige Perspektiven um ihn beschrieb, lehrte sie den Menschen, sich aus der Ferne und als etwas Vergangenes, Ganzes zu sehen. Kunst und Natur. Die Griechen oder wenigstens die Athener, hörten gerne gut reden. Ja, sie hatten einen gierigen Hang danach, der sie mehr als alles andere von den Nichtgriechen unterscheidet. Und so verlangten sie selbst von der Leidenschaft auf der Bühne, dass sie gut rede und ließen die Unnatürlichkeit des dramatischen Verses mit Wonne über sich ergehen. In der Natur ist ja die Leidenschaft so wortkarg, so stumm und verlegen, oder wenn sie Worte findet, so verwirrt und unvernünftig und sich selber zur Scham. Nun haben wir uns alle, dank den Griechen, an diese Unnatur auf der Bühne gewöhnt, wie wir jene andere Unnatur, die singende Leidenschaft, ertragen und gerne ertragen, dank den Italienern. Es ist uns ein Bedürfnis geworden, welches wir aus der Wirklichkeit nicht befriedigen können, Menschen in den schwersten Lagen gut und ausführlich reden zu hören. Es entzückt uns jetzt, wenn der tragische Held da noch Worte, Gründe, beredte Gebärden und dem Ganzen eine helle Geistigkeit findet, wo das Leben sich den Abgründen nähert und der wirkliche Mensch meistens den Kopf und gewiss die schöne Sprache verliert. Diese Art Abweichung von der Natur ist vielleicht die angenehmste Mahlzeit für den Stolz des Menschen. Ihretwegen überhaupt liebt er die Kunst als den Ausdruck einer hohen, heldenhaften Unnatürlichkeit und Konvention. Man macht mit Recht den dramatischen Dichter einen Vorwurf daraus, wenn er nicht alles in Vernunft und Wort verwandelt, sondern immer einen Rest Schweigen in der Hand zurückbehält. So wie man mit dem Musiker der Oper unzufrieden ist, der für den höchsten Affekt nicht eine Melodie, sondern nur ein affektvolles, natürliches Stammeln und Schreien zu finden weiß. Hier soll eben der Natur widersprochen werden. Hier soll eben der gemeine Reiz der Illusion einem höheren Reiz weichen. Die Griechen gehen auf diesem Wege weit, weit, zum Erschrecken weit, wie sie die Bühne so schmal wie möglich bilden und alle Wirkungen durch tiefe Hintergründe sich verbieten, wie sie dem Schauspieler das Mienenspiel und die leichte Bewegung unmöglich machen und ihn in einen feierlichen, steifen, maskenhaften Popanz verwandeln. So haben sie auch der Leidenschaft selber den tiefen Hintergrund genommen und ihr ein Gesetz der schönen Rede diktiert. Ja, sie haben überhaupt alles getan, um der elementaren Wirkung Furcht und Mitleid erweckender Bilder entgegenzuwirken. Sie wollten eben nicht Furcht und Mitleid. Aristoteles in Ehren, in höchsten Ehren. Aber er traf sicherlich nicht den Nagel, geschweige den Kopf des Nagels, als er vom letzten Zweck der griechischen Tragödie sprach. Man sehe sich doch die griechischen Dichter der Tragödie daraufhin an, was am meisten ihren Fleiß, ihre Erfindsamkeit, ihren Wetteifer erregt hat. Gewiss nicht die Absicht auf Überwältigung der Zuschauer durch Affekte. Der Athener ging ins Theater, um schöne Reden zu hören. Und um schöne Reden war es dem Sophokles zu tun. Man vergebe mir diese Ketzerei. Sehr verschieden steht es mit der ernsten Oper. Alle ihre Meister lassen es sich angelegen sein, zu verhüten, dass man ihre Personen verstehe. Ein gelegentlich aufgerafftes Wort mag dem unaufmerksamen Zuhörer zu Hilfe kommen, im Ganzen muss die Situation sich selber erklären, es liegt nichts an den Reden, so denken sie alle, und so haben sie alle mit den Worten ihre Possen getrieben. Vielleicht hat es ihnen nur an Mut gefehlt, um ihre letzte Geringschätzung des Wortes ganz auszudrücken. Ein wenig Frechheit mehr bei Rossini, und er hätte durchweg la la la la singen lassen, und es wäre Vernunft dabei gewesen. Es soll den Personen der Oper eben nicht aufs Wort geglaubt werden, sondern auf den Ton. Das ist der Unterschied, das ist die schöne Unnatürlichkeit, derentwegen man in die Oper geht. Selbst das Recitativo Secco will nicht eigentlich als Wort und Text angehört sein. Diese Art von Halbmusik soll vielmehr dem musikalischen Ohre zunächst eine kleine Ruhe geben, die Ruhe von der Melodie als dem sublimsten und deshalb auch anstrengendsten Genusse dieser Kunst. Aber sehr bald etwas anderes, nämlich eine wachsende Ungeduld, ein wachsendes Widerstreben, eine neue Begierde nach ganzer Musik, nach Melodie. Wie verhält es sich von diesem Gesichtspunkte aus gesehen mit der Kunst Richard Wagners? Vielleicht anders? Oft wollte es mir scheinen, als ob man Wort und Musik seiner Schöpfungen vor der Aufführung auswendig gelernt haben müsste. Denn ohne dies, so schien es mir, höre man weder die Worte noch selber die Musik. Der Esprit ungriechisch. Die Griechen sind in allem ihrem Denken unbeschreiblich logisch und schlicht. Sie sind dessen wenigstens für ihre lange gute Zeit nicht überdrüssig geworden, wie die Franzosen es so häufig werden, welche gar zu gern einen kleinen Sprung ins Gegenteil machen, und den Geist der Logik eigentlich nur vertragen, wenn er durch eine Menge solcher kleiner Sprünge ins Gegenteil seine gesellige Artigkeit, seine gesellige Selbstverleugnung verrät. Logik erscheint ihnen als notwendig wie Brot und Wasser, aber auch gleich diesen als eine Art Gefangenenkost, sobald sie rein und allein genossen werden sollen. In der guten Gesellschaft muss man niemals vollständig und allein Recht haben wollen, wie es alle reine Logik will. Daher die kleine Dosis Unvernunft in allem französischen Esprit. Der gesellige Sinn der Griechen war bei weitem weniger entwickelt als der der Franzosen es ist und war. Daher so wenig Esprit bei ihren geistreichsten Männern. Daher so wenig Witz selbst bei ihren Witzbolden. Daher, ach, man wird mir schon diese meine Sätze nicht glauben. Und wie viele der Art habe ich noch auf der Seele. Est res magna tacere, sagt Martial mit allen Geschwätzigen. Das Gute und das Schöne. Die Künstler verherrlichen fortwährend. Sie tun nichts anderes. Und zwar alle jene Zustände und Dinge, welche in dem Rufe stehen, dass bei ihnen und in ihnen der Mensch sich einmal gut oder groß oder trunken oder lustig oder wohl und weise fühlen kann. Diese ausgelesenen Dinge und Zustände, deren Wert für das menschliche Glück als sicher und abgeschätzt gilt, sind die Objekte der Künstler. Sie liegen immer auf der Lauer, dergleichen zu entdecken und ins Gebiet der Kunst hinüberzuziehen. Ich will sagen, sie sind nicht selber die Taxatoren des Glücks und des Glücklichen, aber sie drängen sich immer in die Nähe dieser Taxatoren, mit der größten Neugierde und Lust, sich ihre Schätzungen sofort zunutze zu machen. So werden sie, weil sie außer ihrer Ungeduld auch die großen Lungen der Herolde und die Füße der Läufer haben, immer auch unter den Ersten sein, die das neue Gute verherrlichen und oft als die erscheinen, welche es zuerst gut nennen und als gut taxieren. Dies aber ist, wie gesagt, ein Irrtum. Sie sind nur geschwinder und lauter als die wirklichen Taxatoren. Und wer sind denn diese? Es sind die Reichen und die Müßigen. Aber warum schreibst denn du? A. Ich gehöre nicht zu denen, welche mit der nassen Feder in der Hand denken, und noch weniger zu jenen, die sich gar vor dem offenen Tintenfasse ihren Leidenschaften überlassen, auf ihrem Stuhle sitzend und aufs Papier starrend. Ich ärgere oder schäme mich alles Schreibens. Schreiben ist für mich eine Notdurft. Selbst im Gleichnis davon zu reden, ist mir widerlich. B. Aber warum schreibst du dann? A. Ja, mein Lieber, im Vertrauen gesagt, ich habe bisher noch kein anderes Mittel gefunden, meine Gedanken loszuwerden. B. Und warum willst du sie loswerden? A. Warum ich will? Will ich denn? Ich muss. B. Genug, genug. Vom Klange der deutschen Sprache. Man weiß, woher das Deutsch stammt, welches seit ein paar Jahrhunderten das allgemeine Schriftdeutsch ist. Die Deutschen mit ihrer Ehrfurcht vor allem, was vom Hofe kam, haben sich geflissentlich die Kanzleien zum Muster genommen, in allem, was sie zu schreiben hatten, also namentlich in ihren Briefen, Urkunden, Testamenten und so weiter. Kanzleimäßig schreiben, das war Hof- und Regierungsmäßig schreiben. Das war etwas Vornehmes, gegen das Deutsch der Stadt gehalten, in der man gerade lebte. Allmählich zog man den Schluss und sprach auch so, wie man schrieb. So wurde man noch vornehmer, in den Wortformen, in der Wahl der Worte und Wendungen und zuletzt auch im Klange. Man affektierte einen höfischen Klang, wenn man sprach, und die Affektation wurde zuletzt Natur. Vielleicht hat sich etwas ganz Gleiches nirgendwo ereignet, die Übergewalt des Schreibestils über die Rede und die Ziererei und Vornehmtuerei eines ganzen Volkes als Grundlage einer gemeinsamen, nicht mehr dialektischen Sprache. Ich glaube, der Klang der deutschen Sprache war im Mittelalter und namentlich nach dem Mittelalter tief bäuerisch und gemein. Er hat sich in den letzten Jahrhunderten etwas veredelt, hauptsächlich dadurch, dass man sich genötigt fand, so viel französische, italienische und spanische Klänge nachzuahmen, und zwar gerade von Seiten des deutschen und österreichischen Adels, der mit der Muttersprache sich durchaus nicht begnügen konnte. Aber für Montaigne oder gar Racine muss trotz dieser Übung Deutsch unerträglich gemein geklungen haben. Und selbst jetzt klingt es im Munde der Reisenden mitten unter italienischem Pöbel noch immer sehr roh, wälderhaft, heiser, wie aus räucherigen Stuben und unhöflichen Gegenden stammend. Nun bemerke ich, dass jetzt wieder unter den ehemaligen Bewunderern der Kanzleien ein ähnlicher Drang nach Vornehmheit des Klanges um sich greift und dass die Deutschen einem ganz absonderlichen Klangzauber sich zu fügen anfangen, der auf die Dauer eine wirkliche Gefahr für die deutsche Sprache werden könnte. Denn abscheulichere Klänge sucht man in Europa vergebens. Etwas Höhnisches, Kaltes, Gleichgültiges, Nachlässiges in der Stimme, das klingt jetzt den Deutschen vornehm. Und ich höre den guten Willen zu dieser Vornehmheit in den Stimmen der jungen Beamten, Lehrer, Frauen, Kaufleute, ja die kleinen Mädchen machen schon dieses Offiziersdeutsch nach. Denn der Offizier, und zwar der Preußische, ist der Erfinder dieser Klänge. Dieser selbe Offizier, der als Militär und Mann des Fachs jenen bewunderungswürdigen Takt der Bescheidenheit besitzt, an dem die Deutschen allesamt zu lernen hätten, die deutschen Professoren und Musikanten eingerechnet. Aber sobald er spricht und sich bewegt, ist er die unbescheidenste und geschmackwidrigste Figur im alten Europa. Sich selber unbewusst, ohne allen Zweifel. Und auch den guten Deutschen unbewusst, die in ihm den Mann der ersten und vornehmsten Gesellschaft anstaunen und sich gerne den Ton von ihm angeben lassen. Das tut er denn auch. Und zunächst sind es die Feldwebel und Unteroffiziere, welche seinen Ton nachahmen und vergröbern. Man gebe Acht auf die Kommandorufe, von denen die deutschen Städte förmlich umbrüllt werden, jetzt, wo man vor allen Toren exerziert. Welche Anmaßung! Welches wütende Autoritätsgefühl! Welche höhnische Kälte klingt aus diesem Gebrüll heraus? Sollten die Deutschen wirklich ein musikalisches Volk sein? Sicher ist, dass die Deutschen sich jetzt im Klange ihrer Sprache militarisieren. Wahrscheinlich ist, dass sie eingeübt, militärisch zu sprechen, endlich auch militärisch schreiben werden. Denn die Gewohnheit an bestimmte Klänge greift tief in den Charakter. Man hat bald die Worte und Wendungen und schließlich auch die Gedanken, welche eben zu diesem Klange passen. Vielleicht schreibt man jetzt schon offiziersmäßig, vielleicht lese ich nur zu wenig von dem, was man jetzt in Deutschland schreibt. Aber eins weiß ich umso sicherer. Die öffentlichen deutschen Kundgebungen, die auch ins Ausland dringen, sind nicht von der deutschen Musik inspiriert, sondern von eben jenem neuen Klange einer geschmackwidrigen Anmaßung. Fast in jeder Rede des ersten deutschen Staatsmanns und selbst dann, wenn er sich durch sein kaiserliches Sprachrohr vernehmen lässt, ist ein Akzent, den das Ohr eines Ausländers mit Widerwillen zurückweist. Aber die Deutschen ertragen ihn. Sie ertragen sich selber. Die Deutschen als Künstler. Wenn der Deutsche einmal wirklich in Leidenschaft gerät und nicht nur wie gewöhnlich in den guten Willen zur Leidenschaft, so benimmt er sich dann in derselben, wie er eben muss und denkt nicht weiter an sein Benehmen. Die Wahrheit aber ist, dass er sich dann sehr ungeschickt und hässlich und wie ohne Takt und Melodie benimmt, so dass die Zuschauer ihre Pein oder ihre Rührung dabei haben und nicht mehr. Es sei denn, dass er sich in das Erhabene und Entzückte hinaufhebt, dessen manche Passionen fähig sind. Dann wird sogar der Deutsche schön. Die Ahnung davon, auf welcher Höhe erst die Schönheit ihre Zauber selbst über Deutsche ausgießt, treibt die deutschen Künstler in die Höhe und Überhöhe und in die Ausschweifungen der Leidenschaft. Ein wirkliches, tiefes Verlangen also, über die Hässlichkeit und Ungeschicktheit hinauszukommen. Mindestens hinaus zu blicken, hin nach einer besseren, leichteren, südlicheren, sonnenhafteren Welt. Und so sind ihre Krämpfe oftmals nur Anzeichen dafür, dass sie tanzen möchten. Diese armen Bären, in denen versteckte Nymphen und Waldgötter ihr Wesen treiben und mitunter noch höhere Gottheiten. Zur Lehre von den Giften. Es gehört so viel zusammen, damit ein wissenschaftliches Denken entstehe. Und alle diese nötigen Kräfte haben einzeln erfunden, geübt, gepflegt werden müssen. In ihrer Vereinzelung haben sie aber sehr häufig eine ganz andere Wirkung gehabt als jetzt, wo sie innerhalb des wissenschaftlichen Denkens sich gegenseitig beschränken und in Zucht halten. Sie haben als Gifte gewirkt. Zum Beispiel der anzweifelnde Trieb, der verneinende Trieb, der abwartende Trieb, der sammelnde Trieb, der auflösende Trieb. Viele Hekatomben von Menschen sind zum Opfer gebracht worden, ehe diese Triebe lernten, ihr Nebeneinander zu begreifen und sich miteinander als Funktionen einer organisierenden Gewalt in einem Menschen zu fühlen. Und wie ferne sind wir noch davon, dass zum wissenschaftlichen Denken sich auch noch die künstlerischen Kräfte und die praktische Weisheit des Lebens hinzufinden, dass ein höheres organisches System sich bildet, in Bezug auf welches der Gelehrte, der Arzt, der Künstler und der Gesetzgeber, so wie wir jetzt diese kennen, als dürftige Altertümer erscheinen müssten. Die vier Irrtümer. Der Mensch ist durch seine Irrtümer erzogen worden. Er sah sich erstens immer nur unvollständig. Zweitens legte er sich erdichtete Eigenschaften bei. Drittens fühlte er sich in einer falschen Rangordnung zu Tier und Natur. Viertens erfand er immer neue Gütertafeln und nahm sie eine Zeit lang als ewig und unbedingt, so dass bald dieser, bald jener menschliche Trieb und Zustand an der ersten Stelle stand und infolge dieser Schätzung veredelt wurde. Rechnet man die Wirkung dieser vier Irrtümer weg, so hat man auch Humanität, Menschlichkeit und Menschenwürde hinweggerechnet. Herdengewissensbiss. In den längsten und fernsten Zeiten der Menschheit gab es einen ganz anderen Gewissensbiss als heutzutage. Heute fühlt man sich nur verantwortlich für das, was man will und tut, und hat in sich selber seinen Stolz. Alle unsere Rechtslehrer gehen von diesem Selbst- und Lustgefühle des Einzelnen aus, wie als ob hier von jeher die Quelle des Rechts entsprungen sei. Aber die längste Zeit der Menschheit hindurch gab es nichts Fürchterlicheres, als sich einzeln zu fühlen. Allein sein, einzeln empfinden, weder gehorchen noch herrschen, ein Individuum bedeuten. Das war damals keine Lust, sondern eine Strafe. Man wurde verurteilt zum Individuum. Gedankenfreiheit galt als das Unbehagen selber. Während wir Gesetz und Einordnung als Zwang und Einbuße empfinden, empfand man ehedem den Egoismus als eine peinliche Sache, als eine eigentliche Not. Selbstsein, sich selber nach eigenem Maß und Gewicht schätzen, das ging damals wider den Geschmack. Die Neigung dazu würde als Wahnsinn empfunden worden sein, denn mit dem Alleinsein war jedes Elend und jede Furcht verknüpft. Damals hatte der freie Wille das böse Gewissen in seiner nächsten Nachbarschaft, und je unfreier man handelte, je mehr der Herdeninstinkt und nicht der persönliche Sinn aus der Handlung sprach, umso moralischer schätzte man sich. Alles, was der Herde Schaden tat, sei es, dass der Einzelne es gewollt oder nicht gewollt hatte, machte damals dem Einzelnen Gewissensbisse und seinem Nachbarn noch dazu, ja der ganzen Herde. Darin haben wir am allermeisten umgelernt.